إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir machen mit dem Fiqh-Unterricht weiter. Das letzte Mal haben wir die Pflichten besprochen. Wir haben die Säulen besprochen. Die Säulen, die Pflichten und haben wir noch und die Vorbedingungen, oder? Nur Säulen und Pflichten haben wir bis jetzt besprochen. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und heute sprechen wir inshallah über die Sunnen vom Salah, vom Gebet. Und was haben wir gesagt, was ist der Unterschied zwischen einer Säule und einer Pflicht im Gebet? Weiß das einer? Ja. Ja, erzähl mal. Die Säule ist unbestimmter Bestandteil. Und die Pflicht nicht? Ja, Pflicht auch. Aber bei der Säule ist es so, wenn man da was falsch macht, das ist ziemlich fatal, weil dann das Haus einstürzen würde, so in etwa. Und bei einer Pflicht, wenn man da was vergisst, das kann man unter gegebenen Umständen nachholen. Nicht gar, also ich glaube, du hast das Richtige beabsichtigt, aber falsch erklärt, ja? Meine Säule muss man das Gebet nachholen? Nein. Also wenn man Säule falsch macht, muss man das auf jeden Fall nach, also im Gebet nochmal beten. Ja, genau. Und wenn man Pflicht vernachlässigt, dann kann man einfach nach dem Gebet Sujud es-Suhu machen und das gleich. Ja. Kann man flicken, so gesehen. Und die Säule, man muss zurückkehren zu der Säule. Wenn man die Säule weggelassen hat, muss man da, wenn man sich daran erinnert, dahin zurückkehren. Mhm. Und die Sunna, die Sunna oder die Sunnen, Mehrzahl, die Sunnen vom Gebet, sind, was ist das? Das sind, man muss sich halt daran erinnern, man muss das wissen, dass man nicht die Leute dazu zwingt, sondern wir rufen die zur Sunna auf. Wenn das einer betet, dann ist das besser für ihn, dann kriegt er mehr Belohnung im Gebet. Aber wenn das einer nicht betet, so ist sein Gebet gültig. Und das bezieht sich halt auf die Taten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet gemacht hat, aber wozu er die Menschen nicht verpflichtet hat. Ja, das sind die Sunnen im Gebet. Das heißt, machst du, kriegst du Belohnung, machst du nicht, ist auch kein Problem. Aber natürlich ist es viel, viel besser, die Sunna zu machen. Das heißt, wenn eine Person diese Sache absichtlich lässt oder aus Vergesslichkeit, so ist keine Sünde auf ihm und er muss keine Sujud Sahu machen oder irgendwie was nachholen. Das ist die Bedeutung von Sunna im Gebet. Und wir werden heute nicht alle Sunnanen im Gebet, aber wir werden die meisten nennen und auch die, die wir erwähnen, auf denen ist man sich einig. Und es gibt noch mehr, auf denen ist man sich uneinig. Ja, es gibt noch viel mehr. Und wir werden auch nur die Sunnen vom Gebet erwähnen. Das heißt, wir werden die nicht beschreiben. Zu der Beschreibung, zu der detaillierten Beschreibung im Gebet, des Gebets vom Propheten sallam, werden wir extra Vorträge machen. Und das wird lange dauern. Das wird eine detaillierte Beschreibung vom Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, jetzt erwähnen wir das nur. Die erste Sache ist, also die Sunnen sind erstmal aufgeteilt, was das Gebet jetzt angeht, und zwar in Taten, die man mit dem Mund macht, also das heißt Qaul, die man sagt, die man spricht, Sunnen, die man spricht, und Sunnen, die man mit dem Körper macht. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber wir werden das jetzt hier durcheinander erwähnen, aber ihr wisst ja, wenn etwas zu sprechen ist, dann gehört das in diese Kategorie, wenn das zu mit dem Körper zu machen ist, dann gehört das in die andere Kategorie. Aber es ist beides Sunna. Die erste Sache ist die Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Die erste Sunna vom Gebet ist Eröffnungsdua, ja, dass man Eröffnungsdua macht. Und es gibt verschiedene und viele Dua, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert sind. Und deswegen ist es besser, wenn man mehrere auswendig lernt und nicht auf dem bleibt, worauf wir geblieben sind als Kinder und dass wir nur eine können. Ja, das ist schlecht. Sondern dass wir mehr diese Eröffnungsdua lernen und dann auch die so anwenden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch gemacht hat. Und wie gesagt, zu denen kommen wir in der detaillierten Beschreibung des Gebets. Inshallah. Dann, dass man die rechte Hand auf der linken platziert, und zwar auf der Brust, das ist eine Sunna. Ja, das ist eine Sunna. Die Hände, die dritte Sache, dass man die Hände hochhebt in Schulterhöhe oder in Ohrhöhe. Ja, und dass man die Finger dabei nicht extrem so auseinander macht, aber auch nicht so verkrampft zusammen macht. Einfach locker die Hand hochhebt oder die Hände hochhebt. Und wann macht man das? Gerade, ne, nicht so. Ja, genau. Richtung Qibla ist auch wichtig. Nicht so. Ja, das ist wichtig, weil manche machen auch so. Damit wollen die sagen, jetzt wenn ich bete, die ganzen Sorgen, tschüss und dann zum Gebet. Das war falsch. Ja. Habe ich schon, also nicht gesehen, ein Bruder hat es gesehen, der hat das berichtet. Ja, ich gesehen in Emirat, so. Nein, das ist falsch. Also, genau, Richtung Qibla, die Hände, die Handflächen zeigen Richtung Qibla. Und entweder in Schulterhöhe oder in Ohrhöhe. Und wann macht man das? Bei den Takbirat macht man das, und zwar bei welchen? Bei dem Anfangstakbir. Und wenn man vom Qiyam, das heißt vom Stehen, zum Ruku geht. Und wenn man vom Ruku sich erhebt. Und wenn man von der zweiten Rekka im Sitzen zur dritten aufsteht. Ob das jetzt im Sitzen oder im Stehen gemacht wird, das besprechen wir noch. Aber das ist eine Sunna. Die vierte Sache ist, dass man den Tesbih macht. Im Ruku und im Sujud, und zwar nicht einmal, weil das Pflicht einmal, haben wir gesagt, Subhan Rabbi al-Azim oder einmal Subhan Rabbi al-A'la, ist Pflicht. Das ist Pflicht. Aber dass man das mehrmals macht, ja, dass man das verlängert, das ist Sunna. Das heißt, wenn man das jetzt zweimal sagt oder dreimal, dann ist das zweite und das dritte Mal ist Sunna. Und das erste Mal, was man gemacht hat, wird als Pflicht gezählt. Zwischen den Sujud, zwischen den zwei Niederwerfungen, wenn man sitzt, Rabbighfirli mehrmals zu sagen als einmal ist Sunna. Mehr als einmal zu sagen ist Sunna. Ja? Die sechste Sache, das wusste ich auch nicht, also heißt ja nichts, aber das wusste ich nicht, ist, dass man den Kopf, und das habe ich auch bei den Fatawa nachgelesen, dass man den Kopf mit dem Rücken gerade macht, das ist eine Sunna. Das ist eine Sunna. Und die haben gesagt, wer die Hände Also wenn die Handspitzen oder die Hände die Knie berühren und man im Ruku steht, aber nicht ganz ausgestreckt, nicht ganz gerade, so ist das Gebet gültig. Aber perfekt ist es, wenn man den Rücken gerade macht. Dann perfektioniert man das Gebet. Und das habe ich auf mehreren, natürlich authentischen Seiten gelesen und auch gehört von Dr. Saleh Sarr. Die Beine ausgestreckt? Ja, die Beine ausgestreckt. Das ist schon Ruku, ne? Das ist Ruku? Ja. Das ist perfekt Ruku. Ja. Das. Ja? Ja? Und das ist gültig. Aber das hier, aber da kann ich es nicht sagen. Ja. Aber die sagen, also so wie ich das vom Lesen her verstanden habe und vom Vortrag, dass das hier, dass das gültig ist. Ja? Aber die Beine müssen definitiv ausgestreckt sein. Ja, ja. Das ist ja normal. Aber jetzt, wenn einer so macht, da kann ich jetzt auch nicht so sagen, ob das ungültig ist. Weißt du? Auf jeden Fall, dass man das ganz gerade macht. Mit dem Kopf auch gerade macht und den Kopf nicht hoch macht und nicht runter macht. Also nicht so und auch nicht so. Viele machen ja so. Ja, so machen, ja. Weil viele machen so, warum? Weil die zum Dings gucken. Das aber nicht, soll man nicht machen. Besser ist direkt zum Boden. Weil das kommt aus dem Hadith hervor, haben die gesagt, weil ich das halt gelesen habe heute. Das kommt aus dem Hadith hervor, weil der Prophet ja alles gerade hatte, dass er dann runter geguckt hat. Weil wenn man zum Sajda-Dings guckt, dann kommt das hoch. Alaikum salam. Alaikum salam. Da machen wir einmal eine Runde ganz schnell. Du hast bestimmt nicht das Reden. Aber im Vollsprint. Hier vorne? Ja, natürlich. Und dass man in dem Ruku, in der Verbeugung, dass man die Handflächen auf die Knie platziert. Und dass man die Finger auseinander macht und die Knie greift. Das ist Sunna. So. So, ja? Das ist Sunna. Okay? Das. Also kann man seine Hände auch irgendwo anders lassen. Einfach so rumhängen. Also nach dem Vortrag her, ich sag nicht, das kann man, aber nach dem Vortrag her haben die halt gesagt, dass das Sunna ist. Und es wurde ja auch nicht bei den Erkan und bei den Pflichten erwähnt, dass das Pflicht ist. Ja, deswegen. Deswegen, ja. Allahu alam. Ich bin kein Faqih, aber... Also ich könnte jetzt nicht nach diesen Vorträgen zu jemandem sagen, der seine Hände in der Luft hängt, kann ich nicht sagen, sein Gebet ist ungültig. Weil das nicht in den Erkan und in den Pflichten erwähnt wird. Das ist ja das Wichtige. Weil wenn alles, was nicht zu den Erkan und Pflichten gezählt wurde, gehört nicht dazu. Dass man die Arme im Sujud jetzt, dass man die Arme vom Boden hebt, ja, vom Boden hochhebt und von seinen Seiten wegstreckt, von den Seiten hier, dass man von hinten das Weiße von der Achselhöhle sehen kann, das einmal, und dass man den Bauch nicht nah an den Oberschenkeln hat, das, und dass die Finger und die Zehen Richtung Qibla sind, nicht so zum Beispiel. Also alles zusammen ist dann so. Also erstmal Hände, nicht so, so, und Bauch nicht nah an den Oberschenkel, sondern weit. Aber auch nicht, was viele dann falsch machen, dass die so machen. Ja, nein, habe ich ehrlich gesehen. Wirklich, ich habe es gesehen, dass man so macht. Weil die halt dann, die lesen das und dann denken die, okay, weit weg. Sondern so. Und die Hände Richtung Qibla, nicht so oder so, so. Und die Zehen auch Richtung Qibla. dass man in dem ersten Tashahud, das heißt in dem ersten Sitzen, wo man Ettahiyat liest, dass man den Fuß, den linken Fuß lang macht, also von hinten, der Fuß ist so, und dass man auf dem linken Fuß sitzt und dass der rechte Fuß aufgestellt ist und die Zehen Richtung Qibla zeigen, das ist Sunnah. Wenn man natürlich so gut wie man kann, wenn einer jetzt Probleme hat oder so mit dem Kind, das ist immer was anderes. Wir gehen immer von einer Person aus, die das kann. Ja, ihr kennt ja diese Stellung, das muss ich nicht machen, dass die Zehen so sind und man sitzt auf dem Fuß, der dann ungefähr so ist, sitzt man auf dem Fuß. Ja? Und zwischen den zwei Nieder, das macht man im Sitzen, beim Tashahud, und das macht man zwischen den zwei, im ersten Sitzen. Das ist wichtig, im ersten Sitzen macht man das. Und zwischen den zwei Niederwerfungen macht man das auch. Und manchmal macht man, sitzt man so zwischen den Niederwerfungen. Aber öfters saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam so, aber manchmal auch so. Das heißt, wir wechseln das auch. Das heißt, wir werden das nicht nie machen, aber wir werden das manchmal machen. Ja? Damit man die Sunna praktiziert, natürlich. Wir müssen das auch manchmal machen, genau wie der Prophet. Aber nicht, sondern mehr das eine und manchmal das andere. Und dass man in dem letzten Tashahud Tawarruk macht, diesen Sitz. Dass man im letzten Sitzen, das heißt im dritten Rekka bei Aksham, bei Maghrib, und im vierten bei Dhuhr, Ölen, Podne, bei Asr, Ikindi und bei Yatze, Isha. Aksham gibt es ja nicht wirklich. Und bei Aksham, also bei Maghrib, im dritten, dass man so sitzt. Tawarruk heißt, der linke Fuß, eine Art von Tawarruk. Es gibt da auch verschiedene. Aber die bekannte oder bekannteste, Allahu A'lam, ist, dass der linke Fuß ist unter dem Oberschenkel des Rechten und unter dem Schienbein des Rechten. Und der Rechte ist aufgestellt wie normal. Und man sitzt auf dem linken Oberschenkel und der Spitze vom Gesäß, von der linken Seite des Gesäßes. So. Ja, das ist Tawarruk. Im dritten und vierten Rekka. Überall, wo es dritte und vierte gibt. Pflichtgebiet, ne? Bitte? Pflichtgebiet. Ja, Pflicht, es gibt Fallgebiet. Ja sonst nichts. Bitte? Ein Fall. Ja, Fallsgebiet. Den Sunnah nicht. Sunnah hast du ja nicht mit. Doch, vier vom Sukkot kannst du dann fahren. Hast du zwei immer. Sunnah hast du ja, zwei. Ja, aber. Ja, da kann man doch auch Tawarruk machen. Vier von. Ja, da macht man auch. So. Immer wo es mehr als zweite gibt, drei oder vier, da machst du diese Tawarruk. So. Mit einem Salam. Ja, mit einem Salam. Für den Propheten sallallahu alaihi wasallam Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala zu machen und Segenswünsche auf ihn zu wünschen, in dem ersten Tashahud ist Sunnah. Nach der korrekten Meinung. Und die Dua in dem letzten Tashahud, diese, wo man vor den vier Dingen Zuflucht sucht, was wir erwähnt haben, ist Sunnah. Nach der korrekten Meinung, Allahu alam. Aber wie wir auch gesagt haben, viele von den Salaf haben das als Pflicht gesehen und haben ihre Kinder dazu befohlen, das Gebet zu wiederholen, wenn sie das gelassen haben. Das heißt, wir erwähnen das nicht, wir erwähnen diese Sachen nicht, damit man das auch weiß, wir erwähnen nicht, was ist Pflicht, was ist Sunna, was ist Säule, damit wir sagen, ach, ist nur Sunna, egal, geht schneller so. Nein, wir erwähnen das, damit, wenn einer eine Sunna weggelassen hat, dass man sagt, du musst das nicht wiederholen. Aber wir machen das nicht, dass wir sagen, ist nur Sunna. Wir wollen das ja praktizieren, die Sunna. Das ist auch wichtig, dass man weiß, wir machen das, damit man halt das unterteilt. Wenn einer sagt, ich habe das weggelassen, muss ich das wiederholen oder nein? Dass man dann Bescheid weiß. Dass man im Tashahud, wenn man Ettahiyat liest und den Finger bewegt, dass man auf den Zeigefinger guckt. Das ist Sunnah. Ja? Und ansonsten guckt man immer auf den Platz, wo man Niederwerfung macht. Wo man die Stirn nachher hin tut, da guckt man sonst immer hin. Wenn jetzt aber einer nicht dahin guckt, ist sein... Jetzt im Gebet, ist sein Gebet gültig? Ja, warum? Weil es Sunna ist. Nein, weil es nicht bei den Erkan oder Pflichten erwähnt wurde. Ja? Und man soll auch nicht den Kopf drehen, ne? Nein, dazu kommen wir jetzt auch. Also gleich, inshallah. die Arme auf die Oberschenkel zu legen, während des Sitzens zwischen den Niederwerfungen. Ja, zwei Niederwerfungen, dann sitzt man ja dazwischen, dass man die Arme auf die Oberschenkel legt. Das ist Sunna. Viel Dua, wie das in den Hadith überliefert wurde, viel Dua im Sujud zu machen, ist Sunna. Weil das ist auch, damit man weiß, wenn man etwas braucht und man ist in einer Notlage oder auch nicht in einer Notlage, wenn man etwas braucht, man soll Allah immer bitten. Egal, ob das was Kleines oder was Großes ist. Und im Sujud, in der Niederwerfung, ist man Allah am nächsten. Es gibt keinen Punkt, wo man Allah näher ist, als in dieser Niederwerfung. Ja? Wenn man den Kopf auf dem Boden hat, dann bist du Allah am nächsten. Es gibt dann niemanden, was näher ist. Ja, ja, man kann auch auf... Wenn man jetzt nicht... Wie soll ich Dua machen? Genau, das auch wichtig. Danke, Bruder. Barakallahu fik. Man kann auf seiner Sprache Dua machen. Egal, Bosnisch, Türkisch, Chinesisch, was man will. Fars und Sunna. Im Fars und im Sunna. Aber besser, wenn du die auf Arabisch lernst. Und Ibn Taymiyyah hat das auch, Allah Alim, Ibn Taymiyyah war das, glaube ich, Rahimullah, der hat gesagt, wenn man was sucht, ne, egal was du dir wünschst, der Prophet Sassim hat schon diese Dua gemacht, wie das am besten ist. Also am besten ist es, diese Dua von dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu lernen. Aber wenn man jetzt nicht weiß und man braucht etwas und man kann das mit seinen Worten, dann kann man das ruhig machen. Und sollte man auch machen. Das haben wir erwähnt, dass man die Zehen und die Finger, während man in der Niederwerfung ist, dass man die Richtung Qibla ausrichtet. Und nicht so oder so oder so. Ja, viele machen auch so, genau. Habe ich auch oft gesehen, so. Sondern zu Qibla. Da ist die Qibla, so. Und dass man die Finger während des Sujud zusammen macht. Dass man so macht. Nicht so. Aber auch nicht übertrieben, jetzt verkrampft. Einfach locker, so. Immer locker. Im Gebet sowieso, wir haben das erwähnt, man ist locker im Gebet. Was von den Erkanen ist. Was von den Säulen ist. Die 15. Sache, was wir erwähnen, ist, dass man die Handflächen in der Niederwerfung, auf Schulterhöhe macht, ist Sunna und manchmal auf Ohrhöhe. Das heißt, mehr auf Schulterhöhe. Was viele falsch machen im Gebet, egal ob jetzt, wenn man jetzt Fard im Jama'a ist, man betet zusammen und die wollen die Sunna praktizieren, viele Brüder wollen unbedingt die Sunna praktizieren und die sagen, ich muss meine Ellenbogen breit machen, mir ist egal, wer neben links oder rechts, ich muss das machen. Und dann kommt der und dann, das geht nicht, dass man dann auf die anderen, deren Hack im Gebet und dann, das geht nicht. Oder dass man auch, Moment, kannst du mal neben mir links setzen? So. Wir sind jetzt im letzten und der, also beim Runterkommen und dann, ich will Tawarruk machen, aber es ist ganz eng und ich will Tawarruk machen und dass man macht. Das geht nicht. Aber warum geht das nicht? Weil man den anderen dadurch stört. Ja, aber das ist der Mittel. Ja, genau. Man darf nicht eine Sunna praktizieren, ja, wenn man von dem anderen etwas vom Gebet wegnimmt oder kaputt macht. Das oder hat Vorrang vor der Sunna zu praktizieren. Ja, ja, das hat, genau, das hat Vorrang, ja. Also ihn in Ruhe vernünftig beten zu lassen, ist mehr Priorität, ist höher, als dass ich meine Sunna praktiziere. Genau. Oder wie wir jetzt im Sujud sind, er ist normal im Sujud und ich komme und dann muss Sunna praktizieren. Ja? Barakallahu fik. Ja, wie gesagt, auf Schulterhöhe und manchmal auf Ohrhöhe. Wie auch im Hadith überliefert ist, dass der Prophet das manchmal auf Ohrhöhe machte. Dass man die Ellenbogen im Ruku vom Körper wegmacht. Das heißt, in der Verbeugung, dass man nicht so macht, ist natürlich erlaubt, ist gültig. So haben wir gesagt, ist auch gültig. Aber Sunna ist, der Rücken gerade, Kopf gerade und dass man die Ellenbogen vom Körper wegmacht und die Hände greifen so links. Wenn einer so macht, ist sein Gebet erlaubt? Gültig? Ja. Wenn er so macht? Was? Delib. Achi, aber wir können nicht sagen, ist ungültig. Aber wir sagen perfekte Ruku, weil die von der Fatwa haben das gesagt, vom Fatwa-Kommission, die haben gesagt, das ist, er klaut von seinem Gebet. Mit Hadith. Wenn das nicht 90 Grad ist, klaut er von seinem Gebet. Ja, die sagen, das ist Ruku. Die sagen, es gibt Minimum Ruku und Best. Ja, ja, mit Delil, Achi, sagen die. Die sagen, Minimum ist, wenn er seine Dings berührt, seine Knie berührt, aber der Rücken ist nicht gerade. Aber ich sage jetzt nicht so hoch, wie ich zum Beispiel am Anfang gesagt habe. Das sieht man, meistens sieht man ja so, zum Beispiel. Das ist ja das, was man... Oder ein bisschen übertrieben. So ist übertrieben? Nein, nein, ich meine, oder manche neigen sich noch mehr. Ach so, auch nur so. Ja, ja. Ja, das, so. Das sind aber die Sportler. Ja, so, die ja. Älteren sind ja mehr so gängig, ne? So. Und die sagen, das ist erlaubt. Aber die sagen, das ist Minimum. Und das ist Stehlen vom Gebet. Und das Perfekte ist, sagen die so. So. Allahu a'lam. Am besten jemanden dann fragen. Am besten einfach perfekt machen. Das ist das Beste. Mach das Beste. Bitte? Was dabei? Brauchst du gar nicht. Brauchst du nicht, ach. Das kommt schnell. Genau. Die 17. Sache ist, dass man in dem ersten und zweiten Rekka bei Fajr, also bei Sabah, bei Aksham, Maghrib und bei Isha laut rezitiert, aber nicht alles, nicht Ettehiyat und Subhan Rabbi al-Azim und Dua, sondern Fatiha und Sure oder Teile vom Koran. Minimum 3 Verse. Wenn man was nach dem Fatiha lesen will, dann 3 Verse. Oder man lässt es, aber wenn man machen will, das ist Sunnah und es ist besser. Und Minimum 3 Verse, was ich oft letzte Zeit jetzt gehört habe in Moschee, bei uns in Hessen leider, 1 Vers und das geht nicht. Was ich gehört habe ist, es muss genauso Minimum wie Kürzer sein. Ja, deswegen haben die Gelehrten gesagt 3 Verse. Aber was ist mit... Ayatul Kursi machen. Allahu alam machen. Oder manche machen ja auch Ayatul Dain, eine Seite. Laut lesen ist das jetzt Sunnah? Laut lesen ist Sunnah, ist nicht Pflicht oder. Was ist mit Ayatul Dain? Hab ich doch gesagt. Das ist eine Seite. Aber Gebet ist, wir reden ja darüber, ist ja trotzdem gültig. Das ist ja nicht so. Er sagt der Minimum, aber normalerweise muss man schon mehr lesen. Ja. Sollte man. Genau, sollte. Oder besser. Auf jeden Fall, was unser Dings jetzt ist, laut rezitieren in den ersten beiden Rekka. Von Sabah, Aksha, Maghrib, Isha, Yatsir. Von den dreien. Die ersten beiden. Dritte und vierte, wo es dritte und vierte gibt, wird leise gelesen. Und in Ölen, also Podne oder Dhuhr und Ikindi, Asr, wird alles leise gelesen. Das leise Lesen zählt auch zu Sunnah. Wenn man alles leise liest, ist auch Sunnah. Das heißt, wenn jetzt einer in Ölen steht und rezitiert alles laut, ist sein Gebet gültig? Ja, ist gültig. Hat er Sunnah praktiziert? Nein, hat er nicht. Ja? Ist es auch nicht Sunnah, in den Sunnah-Gebeten auch ab und zu laut zu rezitieren? Allahu alam. Weiß ich nicht. Weißt du davon, was abprobiert haben? Weiß ich nicht. Mehr als von der Fatiha zu lesen. Also alles, was über Fatiha hinausgeht, also extra Suren oder Teile vom Koran, in den ersten beiden Rekka, wo es erste beide Rekka gibt, egal in welchen Gebeten, egal ob Sunnah, egal was, ist Sunnah. Dass man mehr als nur Fatiha liest. Ja, das ist Sunnah. Und dann, dass man Amin sagt, in den leisen Gebeten, ist Sunnah. Und in den lauten Gebeten, dass man es laut sagt, ist auch Sunnah. Ja, ist nicht Pflicht. Und es gibt noch andere Sunnen, über die es aber Ikhtilaf gibt. Über die es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und es gibt auch noch viel mehr Sunnen. Aber wir werden das inshallah in der detaillierten Beschreibung alles erwähnen. Aber das sind so die Bekannten, sage ich mal. Und ja, inshallah praktiziert ihr das dann auch. Oder wenn ihr das schon praktiziert, Alhamdulillah. Und jetzt kommen wir noch zu den... Ja. Jetzt kommen wir noch zu den Auslöschern des Gebets. Das heißt, was löscht mein Gebet aus? Was macht das Gebet, was ich gerade bete, ungültig? Das muss man wissen. Was macht dieses Gebet ungültig? Denn das ist wichtig zu wissen, warum? Damit man weiß, wenn man das gemacht hat, muss ich mein Gebet nochmal wiederholen. Was wir zum Beispiel letztens in der Dianet-Moschee gesehen haben, die ganzen Jugendlichen oder 90% oder 80% hätten da ihr Gebet wiederholen können. Müssen. Ja, müssen, genau. Nicht können, müssen. Warum? Weil wir in einer Reihe standen, dann ging die vor, zurück und hin und her, aber wir waren eben ohne Grund. Also es gab keinen Grund. Es ist ja erlaubt zu gehen im Gebet, wenn es einen Grund dafür gibt. Wir haben auch gelacht. Ja, ja. Also deren Gebet war batil. Und deswegen muss man das wissen, damit, wenn man jemanden sieht, dass man ihm auch sagt, weil wir sind Brüder, dass man ihm sagt, aber an der Seite nicht, dass man sagt, ey du, sondern dass man ihm sagt, ey, du hast so und so gemacht, weißt nicht, dass das Gebet dadurch dings, mach das, wiederhol dein Gebet. Oder wenn man das selber vielleicht, wenn das einem passiert, dass man dann das Gebet wiederholt. Die erste Sache ist, absichtliches Reden im Gebet. Jetzt, wenn einer sagt, was ist denn Fatiha? Das ist doch auch Reden. Nein, wir sagen, all das Reden, was keinen Nutzen fürs Gebet hat. Oder was nicht überliefert wurde, was zu den Taten des Gebets gehört. Das heißt zum Beispiel, ich stehe und sage, hey, wie geht's? Und hast du nicht gesehen? Und jenes und dieses. Das ist absichtliches Reden. Und das Gebet ist ungültig. Und wenn eine Person unabsichtlich redet, unabsichtlich, oder aus Vergesslichkeit, oder aus Unwissenheit, und dafür gibt es auch Dalil, ja, im Hadith, so ist nach der korrekten Meinung sein Gebet gültig. Nach der korrekten. Nein, nein, reden. Schmerzkrank geht ja. Gibt es ältere Leute, die machen das? Ich meine reden, richtiges Reden. Dass man zum Beispiel aus Jahl redet. Dass man ihm sagt, zum Beispiel, was ich bei uns in der Moschee gesehen habe. Macht das ja nie aus. Ja, sowas zum Beispiel. Oder was ich bei uns in der Moschee gesehen habe. Einer wollte seine Krücken irgendwie nehmen und dann hat er ihm er hat die aber auch noch gereicht, da weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ihm gesagt, ja, hier und so. Das ist ja Reden. Was gar nicht mit Schmerz, gar nichts. Aber aus Unwissenheit, warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Sahabi korrigiert hat und ihn getadelt hat dafür, dass er geredet hat im Gebet. Aber er hat ihn nicht dazu aufgefordert, das Gebet zu wiederholen. Das heißt, daraus ziehen die Gelehrten was? Er war unwissend und er musste das Gebet nicht wiederholen. Und warum das absichtliche Reden verboten ist, da ist der Beweis von Zayd bin Arkam, radiallahu anhu, der sagte, wir sprachen im Gebet zueinander, also früher, bevor das verboten war, wir sprachen im Gebet zueinander, der neben seinen Nachbarn stand, die haben sich einfach unterhalten. Vorne steht der Imam und die unterhalten sich, die Sahabis, weil das war nicht verboten. Die haben sich unterhalten und hast du nicht gesehen. Und dann kam der Vers herabgesandt von Allah subhanahu wa ta'ala in Sura 2, Vers 238. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Und deswegen, und dann hat der Sahabi Zayd bin Arkam radiallahu anhu gesagt, und damit wurde uns damit ist uns befohlen worden, im Gebet nicht zu reden. Weil früher die haben einfach geredet im Gebet. Das Lachen im Gebet macht das Gebet ungültig. Die Gelehrten sagen, die Ahlul Ilm sagen, wenn es ein Grinsen ist, zum Beispiel irgendwas passiert und du grinst, natürlich, man soll das unterbinden, das hat doch damit zu tun, diejenigen Leute, die nicht sich richtig bewusst sind, vor wem die stehen, was die machen, die werden für jede Sache, kommt eine Fliege, die grinsen. Aber wenn man sich schon bewusst ist, dass man betet, dann wird man das inshallah unterlassen. Und die Gelehrten Ahlul Ilm sagen, das Lachen, also das Grinsen, macht das Gebet nicht ungültig, aber wenn man hört, wenn man das wahrnimmt, wenn das laut ist, dann ist es ungültig. Aber auf jeden Fall ist man ist in der Grenze schon, deswegen soll man das ganz unterlassen. Und Ibn Mundir, rahimahullah, sagte, sie sind sich einig, und damit meinte Ahlul Ilm, sie sind sich einig, dass das Lachen das Gebet ungültig macht. Furkan, bitte. Was ich früher gehört habe, ist, wenn man im Gebet lacht und der Nachbar hört das, ist der Gebet ungültig, muss man wiederholen dann wieder. Und was ich noch gehört habe, ist, dass man nochmal Wudu nehmen muss. Bei den Hanifiten ist das so. Ja. Das ist allerdings, wir sagen, egal Hanifi oder irgendwas, wir sagen Dalil, weil wir wissen, was die Auslöscher vom Wudu sind. Und das zählt nicht dazu, Lachen, zählt nicht dazu. absichtliches Essen und Trinken. Absichtliches Essen und Trinken macht das Gebet ungültig. Wenn man absichtlich etwas isst oder trinkt, so ist das Gebet ungültig. Und deswegen sagt man auch, wenn Sofra, also wenn Essen vorbereitet ist, soll man erst essen und dann beten. Und nicht, dass du sagst, ah, die macht das jetzt, ich bete schnell, weil ich habe keinen Bock mit vollem Magen zu beten. Die soll das Essen schnell warm machen oder warm halten und ich mache ganz schnell. Und du machst Allahu Akbar und deine Gedanken sind bei dem Hühnchen oder bei dem Reis, das ist auch nicht gut. Deswegen essen, trinken und dann beten. Und es ist auch von Ibn Munzir, rahimahullah, überliefert, dass er gesagt hat, sie sind sich einig, damit meinte er auch Ahlul Ilm, sie sind sich darüber einig, dass jeder, der absichtlich isst und trinkt in dem Fard, so muss er das Gebet wiederholen. Die vierte Sache, das absichtliche Enthüllen der Aura. Das heißt, das, was man nicht sehen darf. Und wenn man das absichtlich enthüllt, so ist das Gebet ungültig. Jetzt haben wir aber auch gesagt, was, wenn jemand irgendwo, zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwo ist und ihm werden seine Sachen gestohlen oder er ist irgendwo in der Wüste, wurde dort ausgesetzt und er hat gar keine Sachen an, so muss er, dann kann man nicht sagen, wenn ich jetzt nicht bete, dann ist mein Gebet ungültig, dann bete ich nicht. Sondern er muss beten. Oder was ich auch oft bei vielen alten Menschen von uns gehört habe, wenn die zum Beispiel krank sind, im Krankenhaus dann sind, die sagen, ah, da ist so Najis in Toilette und hier und da und alles ist so umständlich. Die haben sogar Fatwa von den Hodjas, von den Imamen bekommen, dass die nicht in dieser Zeit beten müssen, wo die im Krankenhaus sind. Ich habe letztens noch gehört. Dann machen die 5 Tage, sagen die, aber die denken nicht, dass das für die ist, ich sage nicht, für die ist keine Sünde, das ist Wissen, was die wissen müssen, aber die haben sich natürlich Fatwa von einem anderen auch geholt, der auch Schuld hat an dieser Sache. Auf jeden Fall, man kann nicht sagen jetzt, ich bin 5, 6 Tage im Krankenhaus und ich bete nicht. Sogar wenn du, wenn alles kaputt ist, wenn gar nichts geht, egal was, du bist von Hals abgelähmt oder die stecken dich irgendwo rein, wo alles najis ist und Gebetszeit ist, natürlich, du wartest vielleicht bis, vielleicht gibt es ein Sebeb, eine Tür wird aufgemacht, bis nächste Gebet, dass du dich säubern kannst. Aber wenn nichts geht, dann betest du. Wenn du dich nicht bewegen kannst, betest du mit den Augen, mit dem Mund. Mit das, was du machen kannst, betest du. Ja. Mit das, was du machen kannst. Aber dass man sagt, ich war im Krankenhaus und da ist Dreck und da ist Kreuz und da ist jenes und dieses, das geht nicht. Man muss beten, egal wo man ist. Auch wenn man im Krankenhaus Nierensteine operiert, dann im Sitzen. Wenn du nicht Wudu nehmen kannst, dafür gibt es auch Fatwa, wie du das machen kannst. Wenn du kannst Thermo machen. Wenn du nicht Thermo machen kannst, kannst andere Sachen machen. Es gibt immer, du musst beten. Auch wenn man im großen Umfang hat, ist, ne? Egal was ist. Du musst da versuchen, einen Bruder zu erreichen oder deine Mutter oder deine Frau, dass sie natürlich dich säubert. Wenn du gar keinen hast, dann musst du. Ich meine, so zum Beispiel, du bist morgens aufgewacht und in ein paar Minuten geht die Sonne auf und du bist in Unreinheit, also groß. Wenn in ein paar Minuten die Sonne aufgeht und du bist im großen Janaba-Zustand, dann machst du, wenn du weißt, du wirst das, also du kannst das abschätzen, du wirst es nicht schaffen, dann machst du Teemum und betest und machst danach dein Russo. Oder nochmal Wudu. Ist es dann nicht ungültig? Nein, das Gebet ist gültig. Okay. Aber das soll nicht zur Gewohnheit werden. Normal Wudu geht nicht, du musst Teemum machen. Ja? Normal Wudu ist keine Selbstverrüste. Okay. Aber, Barakallahu Fik, aber das Wichtige ist, das soll nicht zur Gewohnheit werden. Dass du zum Beispiel eine Frau hast und du machst die Sachen, was man macht und dass du sagst, ich habe wieder Zeit bis 7 Uhr. Meine verheiratet. Verheiratete Leute. Ich sage ja mit deiner Frau. Mit deiner Frau. Und du sagst, ach, bis 7 Uhr, kein Problem. Und Wecker, 10 vor 7, passt. Tayammum geht. Und nein. Das ist, wenn so passiert ist. Wenn das so gekommen ist, dann okay. Du sollst alles dafür tun. Deine Gebete ist dein Leben. Du sollst das so ausrichten. Zum Beispiel ist ja, wo unser Prophet im Sterbebett lag. Er ist ohnmächtig geworden. Immer wenn er zu sich gekommen ist, hat er Wudu genommen und er wollte beten. Ja. Und dann wieder ohnmächtig. Sterbebett. Deswegen, es gibt nicht irgendwie Krankenhaus oder Nierensteine. Wir wissen, das ist hart, aber das ist keine Entschuldigung, dass man sagt, ich habe nicht gebetet. Ich hatte Schweine gebetet. Bitte? Ich hatte Schweine. eine Grippe und hat trotzdem gebetet. Schweine was? Ach so, ja, muss. Die nächste Sache ist, dass man sich zu viel von der Qibla abwendet. Ja, absichtlich, dass man sich zu viel von der Qibla abwendet, ist ein Grund dafür, dass das Gebet ungültig ist. Dass man zum Beispiel weiß, wo die Qibla ist, und man macht einfach irgendwelche Sachen hin und her und hast nicht gesehen, so ist das Gebet ungültig. Sogar gibt es bei den manchen Madhahib, haben die gesagt, wenn du irgendwo reinkommst und du siehst eine Person, also er ist eigentlich im Gebet, aber dass er so halt hin und her und er sieht nicht aus wie im Gebet, sein Gebet ist sofort batel, haben die gesagt. Also direkt ungültig. Sie haben nicht da lange, also die waren da ein bisschen, was heißt ein bisschen, die waren da schon strenger als wir. Vor allem Hanefi. Ja, die waren da sehr, sehr streng. Was bedeutet denn zu viel? Sufi? Zu viel. Ach, zu viel? Nein, nein. Das meine ich nicht. Du hast ja gesagt, dass zu viel. Ach so, wie zu viel sich abwenden? Ich kann das jetzt nicht in Grad sagen. Ich kann jetzt auch nicht nach Augenmaß sagen, aber mit normalem Menschenverstand kann man sagen, wenn man jetzt, hier ist der Qibla, hier ist der Qibla und ich mache so und dann mache ich so. Das, ich habe mal gehört, wenn man vor der Kaaba steht, ist zu viel, wenn man sie sieht und dann dran vorbeiguckt. Wenn man weiter von der Kaaba wegkommt, ist anderes Hukum. Ja, bei 90 Grad, dann geht es auch den Beweis mit dem Urin, dass man nicht, wenn man draußen hinkriegt, so abwenden muss. Mhm. Dann sehen Sie das, als man, ja. Also, danke schon mal einen großen Spielraum. Also bei der Kaaba, da habe ich ja auch bei dem Ders hier gemacht. Wenn man die sieht, man ist es Pflicht auch, die anzugucken. Also man muss die angucken dann auch. Du musst immer Richtung, du musst versuchen Richtung Qibla. Aber natürlich, wir sind hier und Qibla ist andere Seite nicht ganz, aber vom Planet. Da versuchen wir unser Bestes. Und wenn wir gar keinen Standpunkt haben, wenn wir nichts herausfinden, dass man jetzt nicht sagt, ich weiß nicht, wo die Qibla ist, ich kann nicht beten. Nein, du machst. Du versuchst, fragst die Leute vielleicht, weißt du, wo Südost ist, hier in Deutschland? Keiner weiß. Du guckst auf die Satellitenantennen, die sind ja meistens in Südost hier. Keine Satellitenantennen, ja. Irgendwo im Osten oder so, auf dem Land. Dann, Bismillah. Ja, wer seine Methoden hat, hat seine Methoden. Wer keine hat, Bismillah, der los. Der will, der ja. Will. Ja. Die ja. Wollen die Finnen. Wenn ich mich unterbreche, du sagst ja, beten ist Pflicht, weiß ja jeder von uns. Nur wenn du jetzt arbeiten gehst, ganz normal hier in Deutschland. Ah, dazu kommen wir dann gleich. Kommen wir gleich? Ja, weil das hat ein extra Ding, weil das gehört nicht zu diesem, das aber da kommen wir gleich. Okay. Kein Problem, inshallah. Die letzte Sache ist, wenn man die Waschung während des Gebets verliert, wie kann man die Waschung während des Gebets verlieren? Indem man Wind lässt oder so. Und dass man dann weiter betet, ist bei den Hanefis, aber das aufgrund vom falschen Beweis, aber guck mal, wie weit die gegangen sind, die haben gesagt, das ist Kufr, wenn man das macht. Die haben gesagt, das ist Unglaube, wenn man das macht, wenn man da sein Wudu nicht hat. Und wegen den anderen Leuten steht man mit denen und man schämt sich jetzt zum Beispiel, sich hinzusetzen, weil die wissen ja dann, du hast dein Dings verloren, deine Waschung, und du machst einen auf Chakdirma, betest du einfach mit weiter, das, dann sagen die, das ist Kufr. Ja, so ist das, so kommt das herüber. Dass die anderen denken, man hat Nasenbluten, dass man dann geht, dass man nicht, dass die anderen nicht denken, du hast jetzt was gemacht, was dir zum Beispiel zum Lachen oder so bringt. Alhamdulillah, ist gut. Okay, das waren die Sachen. Und dass du, wenn man ganz nötig, dann muss auch, ne? Was, dass man gehen soll? Ja, das ist ungut. Ach so, ja, es gibt dazu auch meine. Was denn? Imam Ahmed im Hanbal sagt das übrigens, also erwähnt, wenn man den Imam überholt im Gebet, dann ist das Gebet ungültig. Ja, das geht natürlich sowieso nicht. Also nicht schneller beten. Aber es machen ja viele, wenn zum Beispiel der Imam, ich bin mal ein Beispiel, der Imam hat schlechtes Verständnis vom Fiqh und macht Takbir und zieht das lang. Sagt Allahu Akbar. Und die hinter ihm stehen und sagen schnell Allahu Akbar, haben ihn schon überholt. Das habe ich hier auf den Bus Moschee gesehen, ja. Wenn er Salam alaikum sagt, habe ich schon welche gesehen, die waren schon... Schon fertig. Ja, fertig. Bei den Türken auch sehr weit verbreitet. Das geht nicht, ja. Das stimmt, Barakallahu fik. Ähnlich. Ja. Brüder im Glauben. Zwei Finger. Wenn man nicht der Herto, macht einige Brüder auf den Fehler, indem man ihren Kopf, anstatt nur hinzugucken, den Kopf gerade zu lassen, die drehen den ganzen Kopf um. Ja, das auch. Nur den Blick soll man links. Aber das sind ja jetzt nicht Sachen, die ungültig machen, aber...